sehr interessant, wie so das Medium Radio und die Entwicklung von den Leuten und von der Politik sich so miteinander vermischt haben. Und da war auch so für mich das erste Mal, dass so das Hören von etwas eine Wirkung haben kann.